bist ein Rapper aus Plastik, doch tust so, als wärst du härter. Du Fitness-Rapper, trinkst ein Eiweiß-Shake, als wär's Sperma. Ich geb mir deine Tracks nicht, weil Wack ist für gewöhnlich live. Rappern hier fehlt's nicht an Vergleichen, aber Persönlichkeit. Bei deiner Fresse frag ich mich, warum du Bitch auf Schiebe hast. Früher gab's Rapper im Untergrund und heute auf dem Spielplatz. Yo, was geht ab? Du hörst Prinz Pi und Weins. Bitch, ich piss dir nicht dran, sondern brech dir dein Bein. Ich fick deine dumme Ho und du bist einfach angepisst. Na dann sing ein Liebeslied, du Wacker Punchline-Pazifist. Yo, es gibt kein Battle, ich schlag dir Spaß aufs Maul. Du willst jetzt boxen? Doch ich hab eine Panzerfaust. Nuttensohn, guck, wie ich dir einfach in den Kopf schieß. Denn NCs wie du teilen sich ihre Fanbase mit den Lochis. Yes, yo, ich wüsste dich mit deinem Mic. Denn schwule Rapper halten Arsch hin für Fame und etwas Hype. Du rappst für Geld und so'n Scheiß, also bist du ein Hurensohn. Bei dir Tunte hängt dein Kollegaposter im Studio. Doch dein schwuler Rap ist nicht gut, weil es dein Sound ist. Du bist Deutschrap-Retter, aber yo, keiner braucht dich. Du rappst für Geld und so'n Scheiß, also bist du ein Hurensohn. Bei dir Tunte hängt dein Kollegaposter im Studio. Doch dein schwuler Rap ist nicht gut, weil es ein Sound ist. Du bist Deutschlands Retter, aber yo, keiner braucht dich. Du hast zwar kein Ghostwriter, doch du bist ein Weiter. Und Tech-Schultoiletten mit deinem Namen super Eyeliner. Du tunst einen Roller, ich geb Panzerfahren. Post bewerfen Wack MCs mit Unterwäsche und ich pass mit Handgranaten. Ich sag dir Trottel mal, was für ein Tollpatsch du doch bist. Stell dir dann ein Bein und du Affe stolperst in den Schrick. Ihr seid alle fake, deine Crew besteht aus Boys. Ich mach nicht auf Ami-Rap, das ist tighter Rap auf Deutsch. Oh, ich komm auf deine Jam und werf dich aus der Cypher, denn du machst Musikvideos mit den Außenseitern. Rap ist Krieg, dank mir gibt es jeden Tag ein paar Opfer, Nuttensohn. Du bekommst Bukake ab von Hardrock an deine Fans hauen Kolle und feiern's übertrieben. Meine scheiß Fans bauen mir, wenn ich Bock hab, Pyramiden. Wacker Fitness-Rap für Spasten muss anscheinend eine Seuche sein. Du gehst in eine Shisha-Bar und schiebst dir paar Schäuchen rein. Für Geld und so Scheiß, also bist du ein Hurensohn. Bei dir Tunte hängt dein Kollegaposter im Studio. Doch dein schwuler Rap ist nicht gut, weil's dein Sound ist. Du bist Deutschraps Retter, aber yo, keiner braucht dich. Du rappst für Geld und so Scheiß, also bist du ein Hurensohn. Bei dir Tunte hängt dein Kollegaposter im Studio. Doch dein schwuler Rap ist nicht gut, weil's dein Sound ist. Du bist Deutschraps Retter, aber yo, keiner braucht dich.